Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, zunächst danke ich Ihnen durch die israelische Gesellschaft. Das ist die Deutsche Israelische Gesellschaft in Stuttgart und ich bin auch ein Mitglied von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft in Berlin. Deswegen freue ich mich sehr für die Einladung heute und wir werden nachher zusammen diskutieren. Zuerst möchte ich mit einem Input darüber beginnen, was ist Antisemitismus, insbesondere islamischer Antisemitismus. Frau Öner hat gerade von einer islamisch-religiösen Antisemitismus geredet, von einer anti-israelisch-nationalistischen Antisemitismus. Aber es gibt auch fiktive Antisemitismus. Ich habe in der Türkei oft mit vielen Menschen gesprochen, die nie in ihrem Leben einen Jude gesehen haben, die nicht in Israel waren und aber starke, strenge Antisemitinnen und Antisemiten waren. Das gibt es auch, fiktive Antisemitismus. Für islamische Organisationen, den politischen Islam oder islamisch geführte Staaten ist Antisemitismus ein fester Bestandteil ihrer Ideologie. Islamischer Antisemitismus ist nicht anders als antijüdischer Rassismus. Das ist von einem Abschlussdokument von Durban von 2011. Es ist so. Die Ideologie hat letztlich zum Ziel, die Juden und Judinnen zu vernichten, Israel zu vernichten und auch in diesem Bereich Hetzkampagnen zu führen. Der ehemalige Staatspräsident der Iranischen Republik, Ahmadinejad, Gott sei Dank, ist weg, meinte sogar, dass Israel aus den Geschichtsbüchern gelöscht werden muss. Das Staatsoberhaupt der Iranischen Republik, Ali Khamenei, der immer noch da ist, vergleicht Israel mit einem Krebsgeschwür in der Welt, das beseitigt werden muss. Der Erdogan, unser in der Türkei sehr beliebter Ministerpräsident, der hat Zionismus als Verbrechen gegen Menschlichkeit betrachtet. Das heißt also, jede Nation, jede Nationalität in der Welt durfte eigenen Nationalismus bis zur Gründung des Staates führen, aber Israel, aber Juden nicht. Das bedauert er. Ein Beleg für den offensichtlichen Bezug des islamischen Antisemitismus zu Nazi-Ideologie und der Vernichtungsabsicht des islamischen Antisemitismus ist die große Verbreitung der sogenannten Protokolle der Weißen Zion. Und diese Protokolle, diese Hetzschrift ist inzwischen in über 60 Auflagen im gesamtarabischen Raum und der Türkei verbreitet worden. Zudem erfährt es gerade eine aktuelle neue Verbreitung als Fernsehserien mit etwa 41 Teilen. Und das im gesamten, nicht nur im gesamten arabischen Welt, sondern auch im Iran. Iran ist ja nicht arabisch oder in der Türkei. Es wird zu den wichtigsten Tageszeiten gesendet. Auch Mein Kampf wurde über 100 Mal aufgelegt und das wird in der türkischen Sprache oder in arabischen Sprachen unkontrolliert überall hin geschleudert. An den Grenzen merkt ja keiner, was für ein Buch das ist. Eine weitere solche Hetzschrift ist die Karte der Hamas, in der alle sozialen und politischen Probleme der Welt als Produkte jüdischer Verschwörung dargestellt werden, also wie zum Beispiel des Ersten und Zweiten Weltkrieg, russische Revolution, Oktoberrevolution, Anschlag in World Trade Center in New York und so weiter. Meine Damen und Herren, zusammenfassend ist festzustellen, dass die Muslime ihren Antisemitismus selbst konstruiert haben. Das beste Beispiel ist der Mufti von Jerusalem, Al-Husseini, der mit Hitler eng zusammenarbeitet hatte und mit Nazi-Geldern einer arabischen Revolution von 36 bis 39 in Palästina gegen Juden organisieren wollte. Zu den wichtigsten Dokumenten des antijüdischen Rassismus gehört der Aufsatz unser Kampf gegen Juden von Said Qutb, veröffentlicht 1950. Qutb zufolge seien die Juden von Beginn an gegen die Muslime und er behauptet, ein Jude bleibt ein Jude, auch wenn er zum Islam konvertiert ist. Der beste Beweis dafür ist es, die konvertierten Judinnen und Juden in der Türkei, die werden immer noch und immer wieder als Juden betrachtet und sie sind auch so deklariert, das heißt auch in den Dokumenten kann man feststellen, dass diese Menschen Sabbatein ist, das heißt, die zwar konvertiert haben, aber sie haben ein jüdisches Herz und deswegen bleiben sie für immer Juden. Als ein Beispiel des modernen islamistischen Antisemitismus kann man die Rede des malaysianischen Ministerpräsidenten Mahathir von dem globalen Islamgipfeltreffen in Kuala Lumpur 2007 vor 2020 Journalistinnen und Journalisten, Vertreter der 52 islamischen Staaten vor laufender Kamera bezeichnete, der alle Muslime auf einen Krieg gegen Juden einschwörte. Alle Muslime sollen gegen Juden und gegen Israel kämpfen. Das Dokument findet sich im Internet und zeigt niemand, dass niemand das kritisiert hat und es gab keine Widerworte. Die Geschichte, also die Quelle der religiöse Antisemitismus ist natürlich die Schriften, die seit 7. Jahrhundert, vor allem seit 9. Jahrhundert in verschiedenen islamistischen oder islamischen Büchern sich wiederfindet. Dort betrachtet man, dass der Mohammed und seine Verbündete Islam durch Kampf gegen Juden vorangetrieben haben. Und es gibt sehr viele grausame Geschichten, wie die Juden gegen Muslime gekämpft haben, wie die Juden muslimische Kinder getötet haben und so weiter. Ich habe Theologie teilweise studiert und ich weiß, dass man dort, also der islamisch-religiös begründete Antisemitismus, solche Quellen sehr große Rolle spielen. In der Türkei und auch, es gibt es auch tausende Sätze von Mohammed, wo er die Juden verteufelt. Das muss man suchen und finden. Meine Damen und Herren, die meisten Muslime aus der Türkei, weil die meisten Muslime aus der Türkei kommen, die hier in der Bundesrepublik leben, und der Osmanische Reich, das heißt vortürkische Republik, der Reich von Osmanen, fast gesamte sunnitisch-arabische Bevölkerung umfasste und dort die gesamte oder größte jüdische Gemeinde zu Hause war. Die größte jüdische Gemeinde war im Osmanischen Reich zu Hause. Und dazu kam, dass es vor etwa 500 Jahren aus Spanien, also vor 1929, fast 30.000, 40.000 spanische Juden in die Türkei aufgenommen worden sind. Das heißt, die Türkei, Osmanische Reich, war wirklich die größte Gemeinde der Jüdinnen und Juden in der Welt. Möchte ich deswegen ganz kurz chronologisch über die Verfolgung der Jüdinnen und Juden in Osmanische, also in der Türkischen Republik nach dem Ersten Weltkrieg hiermit darstellen. Zwischen 1914 und 1918 hat die neutürkische Regierung, die Jungtürken, die ein Pogrom gegen die Armenier und die Assyrer und andere Minderheiten geplant hatten, auch Maßnahmen gegen Juden, vorher Maßnahmen gegen Juden ergriffen, obwohl die Juden in Thessaloniki, das war ein zentraler Ort der Intelligenz der Juden, Thessaloniki in Griechenland, damals war das osmanisch, dort durch Gründung neue osmanische Partei versucht haben, Osmanen, das heißt die Spaltung der Türkei zu verhindern, und eine gesamt-osmanische Entwicklung, Reformierung, Erneuerung und so weiter durchzuführen. Kein Volk im Osmanischen Reich hat so viel dafür getan wie die Juden. Und trotzdem hat man dort eine wie sagt man, eine Pogrom gegen Juden organisiert. Der Ministerpräsident damals, Jamal Pascha, ordnete eine Vertreibung von ca. 5000 Judinnen und Juden von Palästina zuerst in Anatolien. 1920 bis 1923, während des türkisch-griechischen Krieges, wurde Tausende von Überfällen auf Juden im ägäischen Gebiet durch das türkische Militär durchgeführt. Nach der Gründung der türkischen Republik 1923 organisierte der Staatspräsident Atatürk eine Wirtschaftskonferenz in Izmir, das ist ja bekannt in der Welt, wobei er die Wirtschaft türkisieren wollte. Das heißt, die nicht-muslimische Unternehmerinnen und Unternehmer zu enteignen oder mindestens zu schwächen. Der Atatürk sagte damals, wir wollen die Wirtschaft der Türkei an echte Söhne, das heißt an die Türken, geben. 1926 wurde das Beamtengesetz verabschiedet, nachdem die Nicht-Muslime ihre Stellung total verlieren konnten. Beamtengesetz. Beamte konnten nur solche Leute, die solche Menschen, die nicht Juden waren. 1934 wurde ein Gesetz über die Umsiedlung von Minderheitenbevölkerung innerhalb der Türkei, zum Beispiel gegen Kurden, Araber, auch andere Minderheiten verabschiedet. Ebenfalls 1934, man kann sagen, daraufhin fand der Boykott der jüdischen Läden und Plünderungen und pogromartige Überfälle auf die jüdischen Unternehmer, Haushalte und Einzelpersonen statt. Die war staatlich initiiert und durch die Bevölkerung durchzogen. In Tarachi. Und das ist wirklich in der Geschichte der Türkei, also die Menschen wissen das nicht. Viele wissen das nicht, weil es eine starke Verdunkelung stattfindet. Zu gleicher Zeit wurde von damaliger Zeitschrift der Regierung Millennium Club eine neue Ausgabe der Protokolle der Weisen von Zion veröffentlicht. In 1942 wurde eine Vermögenssteuer per Gesetz eingeführt, das allein von Juden eine Abgabe forderte, die zum wirtschaftlichen Ruin der jüdischen Unternehmerinnen und Unternehmer führte. Sie mussten alles verkaufen, um diese Steuer leisten zu können. Die Islamisierung der Wirtschaft in der türkischen Kemalistischen Republik wurde bereits 1942 einfach vollendet. Meine Damen und Herren, insgesamt wurde die größte jüdische Gemeinde der Welt in der Türkei mit seit 19. Jahrhundert bis zum 300.000 Einwohnerinnen damit schwer getroffen, sie schrumpfte rapide zusammen. Allein zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg emigrierte unter dem Druck dieser antisemitischen Maßnahmen des Kemalismus etwa 20.000 bis 30.000 Juden nach Europa. Viele wurden später Opfer des Faschismus und Antisemitismus von Deutschland in Europa. Das heißt, erste Arbeitsmigration, erste Einwandererwelle aus der Türkei zwischen Erster Krieg und Zweiter Krieg war aus der Türkei nach Deutschland. Über 30.000 Menschen waren gekommen mit türkischem Pass in der Hand. Und aber viele konnten ihr Leben nicht mehr retten. Es gab auch einige, die von bestimmten Bestrebungen der Konsulaten, Botschaften gerettet wurden. Man hat gesagt, hier, das sind unsere Staatsbürger, die können sie nicht vernichten und so weiter. Es gab auch organisierte Rückführung von solchen Leuten nach Palästina. Die Geschichte von einem Schiff, geladenen Schiff aus Krim über Istanbul und vor Istanbul wurde gehalten und später dann torpediert und so weiter, ist sehr bekannt. Ja, und zu der Zeit, und das muss man ja auch sagen, zu der Zeit hat diese ganze Verfolgung der Juden stattgefunden. Bei der strategischen Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Deutscher Reich im Gange war. Es gab eine strategische Zusammenarbeit, es gab Rohstofflieferungen also nach Deutschland und es gab eine große Sympathie der türkischen Herrschenden an die deutsche Führungskräfte vom Dritten Reich. Das geht bis zu, wie soll ich sagen, bis zu Verkleidung und was weiß ich, bis alles. Also sie haben alles nachgemacht, was damals Deutschland gemacht hat. Später haben sie behauptet, sie haben aus Hakkari, also aus Istanbul, aus verschiedenen Gebieten der Türkei, Menschen nach Hakkari, nach Süd, aus Anatolien transportiert, also jüdischen Menschen. Aber dann kam Ende des Krieges und dann haben sie behauptet, dass sie zum Schutz vor Hitler das gemacht hatten. Das ist nicht der Fall gewesen. Die hatten damals die Menschen zuerst enteignet. Sie haben ihre ganze Waren weggenommen. Ich möchte auch ganz kurz zur AKP-Regierung und Antisemitismus etwas sagen. Schon nach dem Regierungsantritt der AKP geschah eine Katastrophe. Das ist ja uns bekannt. Am 9. November 2002 gab es Selbstmordattentäter von Al-Qaida gegen Synagogen in Istanbul, wo sehr viele Menschen gestorben sind. 2006 stellten sich die AKP, die Linke sowie andere Parteien der Türkei hinter der Hezbollah, indem sie während des Libanon-Krieges anti-israelische Kampagne führten, die Hezbollah bestätigten. Also die Regierung hat große Demonstrationen so weiter organisieren lassen, aber es gab auch linke Organisationen, die Hezbollah unterstützt haben, zum Beispiel türkische Emekpartisi, türkische Werktätigenpartei und was weiß ich. Die haben Bilder von El-Nasser oder wie heißt das, der führende Persönlichkeit von der Hezbollah, Nasser veröffentlicht. 2005 passierte dasselbe während des Gazakrieges. 2010 steigerte sich der Antisemitismus in der Türkei nach dem Vorfall der Erstürmung der türkischen Schiffe der Gaza-Flotterie durch Israel. Der Erziehungsminister der Türkei ordnete eine Gedenkminute in allen Schulen der Türkei für die getöteten islamistischen Aktivisten und so weiter. In Folge fanden landesweit in allen Städten Demonstrationen. Allein in einer kurdischen Stadt waren fast 1 Million Menschen zusammengekommen. Also das war wirklich katastrophal. 2004 zeigte eine Erhebung der Universität Sabancı, dass 49% der türkischen Bevölkerung eine negative Einstellung gegenüber den Juden hat. Diese erhöhte sich sehr rasch bis 2006. Also Libanon-Krieg damals, auf 65 2008 bis 76%. Und das ist enorm, das ist vernichtend. Die islamistischen Extremisten und extremnationalistische Strömungen sind dabei natürlich Hauptträger des Antisemitismus. Meine Damen und Herren, diese ganzen Sachen erzähle ich deswegen, weil ich weiß, dass die politische Entwicklung in der Türkei oder im Nahen Osten, in arabischen Ländern, hat einen direkten Einfluss auf die Menschen, die uns hier bei uns leben. Direkter Einfluss. Deswegen, wenn ich jetzt über Deutschland rede, dann weiß ich, dass es der Einfluss dieser Organisation, ich werde auch nachher darauf kommen, sehr groß ist. In Deutschland leben etwa 3,8 bis 4,3 Millionen muslimische Menschen, die aus 43 Staaten stammen, wovon die Mehrheit aus der Türkei kommt. Davon sind 74% Sunniten, 13% Aleviten, 7% Schiiten, etwa 2% Ahmadiyya. Wir haben zwei Moscheen sogar von Ahmadiyya in Berlin. Das war nicht einfach, so zwei Moscheen bauen zu lassen. Die Zahlen stammen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BIM, im Buch Muslimisches Leben in Deutschland. Die Community besteht aus vielen sozialen, ökonomischen, verschiedenen Schichten und Klassen. Nach Umfragen von Bertelsmann Stiftung sind 92% von Muslimen auch muslimisch, also islamisch. Sie bekennen sich dazu. Und es gibt unter 47% der Menschen muslimischer Herkunft eine hohe Religiosität. Die Umfragen ergeben, dass es eine hohe Religiosität unter den hiesigen Muslimen gibt. Der Islam prägt und bestimmt bei allen Entscheiden das private Leben dieser Menschen in der Familie, in der Kindererziehung, der Ernährung, der Tradition und viel mehr. Laut Verfassungsschutzbehörde weisen in Deutschland im Jahre 2010 die Berichte auf 29 islamische Organisationen mit etwa 37.700 Anhänger, wie zum Beispiel Hezbollah, Hizbul Tahrir, Hamas und so weiter und so fort. Und viele dieser Organisationen, das Kuriose ist es, dass viele dieser Organisationen in jeweiligen Ländern verboten sind. Ja? Also in der Türkei sind viele dieser Organisationen verboten, aber die existieren hier. Die Organisationen sind in Hamas-Gebiet, von Hamas regierte Gebiet. Da kann auch islamische Dschihad nicht so richtig leben. Aber islamische Dschihad ist in Berlin oder ist in Stuttgart und überall. Ja? Aber dort ist es sogar von Hamas verboten worden. Und so weiter. Also pakistanische Organisationen, islamistisch-pakistanische Organisationen, die sind dort verboten, hier nicht. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Diese Organisationen erziehen Menschen zum Krieg, zum Gotteskrieg. Wir haben ja letzte Zeit gesehen, wie viele Menschen aus Deutschland, sogar ein Nationalspieler, so ein Fußballer, vor kurzem in Syrien umgekommen ist, aus Deutschland. Allein aus Schweden sind 75 Menschen aus Schweden, in Schweden geboren, dort aufgewachsene 75 Menschen, gerade jetzt, also bereits in Syrien, für Gottes Staat kämpfen. Aus England noch mehr, 300 Leute. Also aus Europa 2500 Menschen sind in Syrien aktiv beim Kampf, in Afghanistan auch so viel. Aus Deutschland auch viele. Und die werden ausgebildet in Moscheen. Wir haben in Berlin fast 100 Moscheen und in diesen Moscheen, in Hinterhöfen, werden Menschen zum Gotteskrieg oder zum Selbstmordattentat ausgebildet. Die türkisch-islamische Gemeinschaft Milligürç e.V. Oder Vertreter des islamischen Muslimbruderschaft sind Beispiele für den institutionalisierten Islam. Die Mutterorganisation dieser ganze Organisation, die Mutterorganisation von dieser 29 Organisation sitzen in jeweiligen Ländern. Die sind nicht hier. Die sind hier nicht geboren. Die Direktive kommen von dort aus. Von Ägypten, von Syrien, von Damaskus, von Libanon und so weiter. Und von dort aus die Mutterorganisation dieser in Deutschland ansässigen islamische Organisationen sitzen nach außen und üben von dort aus enormen Einfluss aus. Durch Medien, Botschaften, zum Beispiel Iran, hat eine solche Botschaft, der wirklich alles tut und auch die Unterstützung, finanzielle Unterstützung. Und es gibt auch sehr viele dieser Organisationen, die finanzielle Hilfe aus Katar, Saudi-Arabien und so weiter bekommen. Wir haben in Berlin, Frau Ministerin weiß das, dass wir in Neukölln eine kleine Organisation haben, Al-Nur, und die haben jetzt für 15 Millionen eine Moschee in Charlottenburg in einem zentralen Ort bauen wollen. Da gab es Demonstrationen, Diskussionen und so weiter. Und unsere Parteien haben wohlwollend das akzeptiert. SPD, außer CDU, SPD, die Linke und die Grünen haben das unterstützt. Ein hartnäckiger Stadtrat von CDU hat das verhindert, blockiert, verhindert und auch ungesetzlich. Das heißt also, irgendwie nicht nach Recht und Gesetz, sondern hat einfach blockiert. Und ich fand es toll, dass es blockiert wurde. Als Mitglied von linker Partei habe ich das begrüßt. Islamisten betrachten den Islam nicht nur als Religion, sondern auch als eine Herrschaftsideologie und als sozioökonomisches System. Und die Islamisten wollen dieses System oft gewaltsam durchsetzen. Also es gibt keinen Islamist, der nicht einen Staatsapparat will. Ohne Staatsapparat will man Islam nicht verbreiten, sondern nur mit dem Staat, und für diese Staat kämpfen sie. Deswegen in der gesamten arabischen Welt kämpfen die Islamisten zur Eroberung des Staates, weil durch Staatseroberung können sie diktatorisch, können sie undemokratisch alles erzwingen. Milli Görüş, die von Erbakan 1970 gegründet wurde, hielt die türkische Republik für ein System, das der Sklavenordnung gleichkommt. Die Betreiber dieser Sklavenordnung sind für Milli Görüş die Juden bzw. der Zionismus. Das zentrale Organ von Milli Gazete, also Milli Gazete, schreibt, die Globalisierung schafft eine neue zionistische Weltordnung, in der Juden versuchen, sich die Herrschaft über die muslimischen Länder und Erdölreserven zu schaffen, zu sichern. Die Juden werden für den größten Teil der internationalen Konflikte verantwortlich gemacht. Die Zeitung schreibt weiter, Juden wollen vom Nil bis Euphrat Groß-Israel erbauen. Die Juden sind Kindermörder, der Holocaust ist eine Lüge und so weiter. Dies alles sind Slogans der Milli Görüş, die in Deutschland ca. 40.000 Mitglieder in tausenden Moscheen untergebracht sind. 40.000 Menschen, das ist legale, oder das sind Erhebungen von Ministerium. Meine Damen und Herren, die Muslimbruderschaften haben sich die Islamische Gemeinschaft in Deutschland e.V. als Verein geschaffen. Ihr Hauptziel ist seit ihrer Gründung 1928 in Ägypten ein Kalifat zu schaffen. Und mit Mursi hätte sie beinahe geschafft. Der Mursi als Staatspräsident, der gerade vor ein paar Jahren die Juden als Schweine betrachtet hat, gesagt, die Juden sind kein Mensch. Die Juden sind für mich nur Schweine. Dieser Mursi wurde vom ägyptischen Volk gewählt. Der war Staatspräsident und hat dann sofort die ganze Rechte der Frauen vernichtet, die der während der Diktatur von Mubarak gab. Und der hat seine Sachen eins nach dem anderen durchgesetzt, bis der Militär das gestoppt hat. Hizbul Tahrir, also zu Muslimbruderschaft möchte ich noch eins sagen. Die Muslimbruderschaft ist erste politisch organisierte Kraft im Nahosten. Und diese Muslimbruderschaft ist in sunnitischer Welt, die Mutter aller politischen fundamentalistischen Organisationen, von Al-Qaida bis Al-Tahri und so weiter. Und deswegen die Irritation jetzt durch verschiedene Mächte, dass man in Syrien von islamischen Bruder, also von Ikhwa al-Muslimin, von Islambruderschaften geführte Opposition als eine legitime demokratische Gegenmacht gegen Assad dargestellt wird. Das ist zu irreführend. Man hat nur nicht festgestellt oder man ist nur nicht zu der Überzeugung gelangt, dass muslimische Bruderschaft in Opposition, natürlich sie demokratisch seid und so weiter, und solange sie die Macht haben, werden sie das verfestigen und sie werden keinerlei der anderen irgendwie Macht geben wollen. Aber es gibt also Meinungsunterschiede im Westen, in Amerika, und das irritiert mich. Und Hizbul Tahrir, Tahrir-Islam wurde aufgrund massiver antisemitischer Propaganda 2003 in Deutschland verboten. Diese Organisation bezeichnet Juden als Schweine und fordert genauso wie Hezbollah die Tötung von Juden. Antisemitische Publikationen erreichen also über die Medien und Internet die türkisch-arabischen Migrantinnen in Deutschland. Sie haben das wirklich im Griff. Es findet zur Verbreitung dieses Antisemitismus viele Veranstaltungen, zum Beispiel in Moscheen oder in Gemeinden, ganz offen statt. Ganz, ganz offen findet das statt. Ich habe das oft erlebt. In jedem Jahr findet in Berlin, in Hinterhöfen von Moscheen, eine türkische Buchmesse statt. Das ist meiner Ministerin bekannt, die sehr viel antisemitische Bücher ausstellen und dort massenhaft auch verkaufen. Mein Kampf und alle anderen, die werden wirklich verkauft. Eine dieser Publikationen heißt Vakit und wurde wegen antisemitischer Inhalts von der Bundesregierung verboten. Es werden auch Videos, CDs verkauft oder auf privaten TV-Stationen ausgespielt, die solche Inhalte sind. Es gibt Kinofilme wie Tal der Wölfe des türkischen Regisseurs Serdar Akardaş, die in Deutschlands Kino liefen und etwa von 400.000 Menschen besucht wurden. Ein ähnlicher Film, Tal der Wölfe Palästina, lief am 27. Januar 2011 in deutsche Kinos, zuerst glaube ich in Wedding, also in Berlin-Wedding. Der Held fährt nach Israel und rächt dort die auf dem türkischen Schiffen der Gaza-Flotte getöteten Muslime. Die Juden werden dort als Kindermörder bezeichnet. Antisemitismus in arabischen Sprachen im Fernsehen wie Al-Nahar, Al-Manar TV, oder das ist Organ der Hezbollah in Libanon, aber Al-Aqsa TV von Hamas, werden aggressiv mit einem Antisemitismus betrieben, der offen und simpel verständlich eindeutige Vernichtungsabsichten und Botschaften unter das Volk bringt, denen auch zum bewaffneten Kampf gegen Israel und zur Zerstörung des israelischen Staates aufgerufen wird. In der Kindersendungsprogramme werben sie für den bewaffneten Kampf, für Dschihad gegen Israel, für militante Dschihad und für Selbstmordanschläge bzw. Märtyreroperationen. Der deutschsprachige iranische Sender IRIB mit Sitz in Berlin, sendet hier in 26 Sprachen seine Kampagne, natürlich ethische, also nicht sunnitische, gegen Israel täglich ohne Pause. Meine Damen und Herren, in Stadtteilen mit hohen muslimischen Bevölkerungszahl ziehen jüdische Menschen aus. Das ist in Berlin geschehen. Vor allem versuchen, keine Kippe zu tragen, damit sie von muslimischen Jugendlichen, also manche natürlich nicht alle, damit sie von manchen muslimischen Jugendlichen nicht bekannt werden. Manche muslimische Jugendliche versuchen bei negativen Schlagzeilen über ihre Heimatländer als Verursacher immer wieder die Juden zu bezichtigen oder diese Sündenbock-Schema zu verbreiten. Sie beschimpfen ihre Gegnerinnen als du scheiß Jude oder so ähnliches. Die Juden sind Sündenböcke für das Gefühl der Ausgrenzung für persönliche oder gesellschaftliche Probleme. Eine Studie des Bundesinnenministeriums des Inneren belegt, dass Antisemitismus mit islamischem Fundamentalismus zusammenhängt. Nach dieser Umfrage finden 26,7% der Jugendlichen, die unter 25 Jahre alt waren, die Juden seien überheblich, geldgierig. Dies treffen vor allem bei bildungsfernen Jugendlichen zu. Und ich habe einige These hier ausgestellt. Also was muss man machen? Also ich finde, dass wir in Deutschland gegen diese aggressive Art, ich meine nicht Antisemitismus, sondern diese aggressive Entwicklung des Islams durch solche Organisationen. Und ich habe persönliche Erfahrungen gemacht mit solchen Imamen, diese Hassprediger, die wirklich Tag und Nacht arbeiten und Nächte Abende Familien besuchen und dort agitieren. Und zwar maßlos agitieren, ohne Pardon, dass man gegen die zu wenig macht. Da der Antisemitismus und Volksverhetzung gegen die Verfassung durch das verstößt und straflich belangbar ist, müssen diese Leute verfolgt werden. Man hat hier in Berlin Imamen festgestellt, die hinter der Gardinen Volksverhetzung gemacht haben, dass der auf Juden geschimpft hat und so weiter. Man könnte ihn abschieben. Ich meine, ich hatte auch Probleme mit meiner Partei gehabt, die gesagt haben, also man darf nicht abschieben, wohin und so weiter. Aber der Imam ist ein Gift hier. Der kann in seiner Heimat dieses Gift so einfach nicht verbreiten. Aber auch dort ist es verboten. Dort ist es verboten. Er kann nicht im Namen von Hamas, Dschihad und so weiter in der Türkei agieren. Kann er nicht. Aber hier tut er. Es muss ernsthaft mit Ländern Kontakte stattfinden, Länder, die solche Organisationen in Deutschland finanzieren. Katar, Saudi-Arabien, Golfemiraten und so weiter und so fort. Und die haben Geld, mit dem Geld finanzieren Moscheebau, solche Gemeinden und solche Möglichkeiten und dadurch kriegen sie Kraft, können sie viele Imame bestellen, die werden meistens bestellt, die werden nicht in Deutschland ausgebildet, kommen aus Nahosten und man kann mit diesen Imamen eine große Unheil richten. Und das darf nicht stattfinden. Man muss diplomatisch dagegen was tun, muss man dagegen kämpfen.